Man hat mir irgendwann mal mitgeteilt, dass es für mich echt besser wäre, nicht zu singen, denn ich hätte einen üblen Sprachfehler und ich wäre doch recht gescheit, wenn ich in Zukunft einfach Halbzischlaute vermeid. Doch leider ist das gar nicht so einfach, denn Zischlaute stecken in fast jedem Satz und so beschloss ich schwer frustriert, dass ich es dann noch lassen kann. Und so kam es halt dann zu diesem tollen Refrain. Die süße Susi saugt sehr gerne an zuckersüßen Hibiskussternen. Sie sitzt im Süden Esslingens in einer Sackgasse und wünscht sich ne Espresso-Maschine. Als sie vom Zungenpiercing zum Saturn ging, hatte sie die Espresso-Maschine stehen sehen. Sie musste sie sich sofort ansehen, aber leider ist das finanziell nicht drin. Also Kenga, das können wir so auf keinen Fall lassen. Komm, versuchen wir es doch einfach nochmal mit einem anderen Refrain. Ja, super, hey, okay. Das freut mich ja wie Sau. Also gut, dann halt nochmal. Sechs sächsische Sekretärinnen sitzen schon seit 6 Stunden zusammen. Sie spielen Skat und wundern sich dabei, denn sonst waren sie immer nur zu zweit, obwohl sie schon seit Wochen spüren, dass sie Skat wohl ziemlich umständlich spielen. Sind sie sich sicher, es müsst stimmen, denn Skat spielt man ganz sicher drinnen. Hey Willi, sag doch halt auch mal was. Lass uns doch mal was versuchen. Okay. Sag mal Sackgasse. Sackgasse. Sag mal Senfsäckchen. Senfsäckchen. Sag mal, da stimmt was nicht mit der Satzsubstanz. Da stimmt was nicht mit der Satzsubstanz. Du, ich glaub, du stotterst. Aber ich kann schon zum Arsch lecken. Senfsäckchen.